lass uns beide wie im Traum durchs Leben gehen. Denn deine Welt ist meine Welt, wenn zwei Menschen so wie wir sich gut verstehen. Ist auch trübe mancher Tag, was auch immer kommen mag. Ich will immer bei dir sein und ich lass dich nie allein. Leg deine Hand in meine Hand, lass uns beide nun für immer glücklich sein. Dir doch keine Sorgen, verliere nicht den Mut, denn glaub mir, am nächsten Morgen ist alles wieder gut. Auch trübe mancher Tag, was auch immer kommen mag. Ich will immer bei dir sein und ich lass dich nie allein. Leg deine Hand in meine Hand, lass uns beide nun für immer glücklich sein. Lass uns beide nun für immer glücklich sein.